herzlich willkommen zur 9. Folge von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Die große Hitze ist vorbei, deswegen sitzen wir deutlich entspannter heute vor unseren Mikrofonen, um die Sendung aufzunehmen. Wie immer ist bei mir meine Frau und meine Partnerin Alexa. Hallo alle zusammen. Und Alexander am anderen Mikrofon. Ja, ein, zwei Punkte natürlich wieder in Anlehnung an die letzte Folge und in Bezug auf unsere Internetseite, die wir vorab kurz klären wollen. Zum einen wollte ich noch einen kurzen Nachtrag zur letzten Sendung machen, zu den Random Event Generators. Da hatte ich ja gesagt, dass ich noch nicht ganz zufrieden war, wie diese Geräte aussehen, und habe mir dann nochmal so ein paar Modelle angeschaut. Und in der Tat sind es in der Regel elektronische Vorrichtungen, diese Random Event Generators, und die arbeiten alle mit dem Begriff der Quantum Tunneling, also der Quantentunnelung. Und so ganz befriedigend wird mir das immer noch nicht ganz beschrieben. Es handelt sich auf alle Fälle um elektronische Geräte, die diese Zufälle generieren sollen. Und ich muss mir das nochmal in Ruhe bei Gelegenheit durchlesen, aber ich bin da sehr, sehr skeptisch, ob das dann wirklich zufällig ist. Ich hatte ja die Schwierigkeiten, einen Zufall zu generieren, schon geschildert. Und das sind alles elektronische Geräte, die diese Zufälle erzeugen. Insofern, da bleibe ich nochmal dran und werde mir das nochmal ganz in Ruhe durchlesen, ob überhaupt die Geräte, die für dieses Global Consciousness Project die Zufälle liefern, ob da vielleicht an dem Gerät schon ein Mangel liegt. Es sind auf alle Fälle verschiedene Geräte, die da zusammengefasst werden. Auch das gibt ja schon eine gewisse Variabilität da rein. Also insofern das noch als Nachtrag. Da mache ich mich nochmal ein bisschen schlauer, bin ich in dieser Woche leider nicht so wirklich zugekommen. Insofern bin ich das zu entschuldigen, aber das schon mal als Hinweis. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Sollte die Folge jetzt ein bisschen später im Netz stehen, als ihr das sonst gewohnt seid von uns, dann liegt das daran, dass Alexa und ich quasi jetzt unter der Woche aufnehmen, die Folge, weil wir am Wochenende in unserem schönen Nachbarland Österreich weilen werden. Und wir hoffen, dass die Züge uns pünktlich zurückbringen werden am Sonntag, sodass ich so gegen 16 Uhr dann mit den letzten Arbeiten beginnen kann, um den Podcast und den Feed einzustellen und den Feed anzupassen. Aber wenn es dann ein bisschen später geht, seid nicht böse. Wenn ihr es jetzt dann hört, dann wisst ihr, warum wir ein bisschen länger gebraucht haben, um den Feed einzustellen. Das ist einfach nur der Hintergrund. Wir werden nicht unzuverlässig, sondern wir sind dann quasi gar nicht da am Wochenende. Sehr schön finde ich bei der Gelegenheit, dass das Forum jetzt doch richtig Drive aufnimmt und Fahrt bekommt. Wir haben jetzt einige Stammgäste sozusagen schon im Forum, die sehr aktiv sind und schreiben, sowohl im Off-Topic-Bereich, wo es so ein bisschen nettes Geplausch gibt darüber, was man an Musik hört, was man an Spielen macht und sonstige Dinge, als auch wirklich so im wissenschaftlich-skeptischen Bereich. Da sind nochmal schöne Studien gepostet worden, also wer sich für die Studie, was die Süßstoffe angeht, aus der Folge Lebensmittellügen nochmal interessiert. Da hat eines unserer Forumsmitglieder tatsächlich nochmal eine PDF-Datei aufgetan, die er verlinkt hat, wo man sich dann die gesamte Studie nochmal in Ruhe durchlesen kann. Dafür nochmal vielen Dank. Und auch zu anderen Themen im Bereich Skeptisches hat sich da einiges getan. Also es lohnt sich, ins Forum zu kommen. Und wie gesagt, kommt rein ins Forum und registriert euch im Idealfall. Das fänden wir gut. Und an der Stelle noch ein Hinweis zum Forum. Wir haben eine Umfrage geschaltet, die man allerdings auch machen kann, wenn man nicht registriert ist im Forum. Und in der Umfrage interessiert es uns, Alexa und mich, wie ihr von Hoaxilla erfahren habt, wenn ihr dann schon im Forum seid. Also ob es eine der bekannten Podcast-Seiten ist, ob euch ein Freund davon erzählt hat oder ob ihr per Zufall drauf gestoßen seid oder wie auch immer. Da gibt es in jedem Unterforum eine Ankündigung zur Umfrage, und da könnt ihr einfach mal draufklicken. Das fänden wir total gut, wenn ihr das macht, weil wir mal so ein bisschen Feedback darüber bekommen, wie ihr von Hoaxilla erfahren habt. Und da können wir ein bisschen einschätzen, ob wir noch ein bisschen mehr Werbung für uns machen müssen oder nicht. Ja, das sind so die Rahmendinge. Habe ich was vergessen, Alexa, was ich noch erzählen wollte? Ich glaube nicht, nein. Ach doch, Moment, die Skeptik-Cats. Die Skeptik-Cats haben jetzt ihre eigenen Unterseiten bei uns auf der Hauptseite von hoaxilla.de. Also wer sich für die Skeptik-Cats interessiert, da kann er sich dann nochmal kurz Biografien und auch Fotos insbesondere der Skeptik-Cats anschauen. Die sind jetzt ein Bestandteil unserer Homepage. Und eine Sache noch fällt mir gerade ein. Uns ist schon ein schöner Urlaub gewünscht worden. Schön wäre es, wenn wir den schon hätten. Also wir sind zwar am Wochenende in Österreich, aber Urlaub haben wir im Moment noch nicht, sondern es wird diese Folge noch geben und noch eine Folge vor der Sommerpause von Hoaxilla. Also erst dann gehen wir in die Sommerpause, und wir haben für die Sommerpause jetzt einiges schon vorbereitet. Es wird definitiv eine Überraschung zum Download geben. Da sage ich nächste Woche noch was zu. um euch so ein bisschen die Pausenzeit zu versüßen, haben wir uns was ganz Nettes einfallen lassen. Und zum Zweiten hatte ich letztes Mal schon gesagt, wer sich an den Sommerwunschfilm im ZDF erinnert, der wird sich dann vielleicht wiederfinden in unserem Special, was wir sonst noch planen. Es wird definitiv was im Forum geben, wo ihr abstimmen könnt und wo ihr ja so ein bisschen den Kurs einer der nächsten Auxilla-Folgen bestimmen könnt. Auch das machen wir dann in der letzten Folge vor der Sommerpause nochmal ausführlich. Aber das nochmal als Hinweis, wir lassen euch 2-3 Wochen alleine, aber wir werden so das ein oder andere Bonbon euch dann doch noch geben, um die Zeit zu versüßen, weil wir natürlich hoffen, dass ihr nach der Sommerpause wieder uns runterladet und anhört. Ja, Alexa, vielleicht sagst du dann mal, was heute unser thematischer Schwerpunkt der Folge ist, bevor wir dann zur Story der Woche kommen. Ja, wir wollen uns heute mit dem Thema Hexen beschäftigen, aber jetzt keine Angst kriegen und den Podcast ausmachen. Also wir haben nicht vor, hier zu erklären, woher der Begriff kommt und eine unendliche Geschichte der Klischees und der Hexenbilder aufzurollen, sondern wir haben uns dann einen ganz bestimmten Themenbereich rausgegriffen, bei dem es in der Forschung und der Wissenschaft zu großen Missverständnissen gekommen ist. Und wollen mit einem Vorurteil oder einer falschen Lehrmeinung aufräumen. Genau, und das ist alles ziemlich aktuell und wir haben in der Vorbereitung uns auch mal die Wikipedia-Seiten angeschaut und haben da schon festgestellt, dass Wikipedia so ein bisschen den ganz aktuellen Forschungsergebnissen hinterherhängt, ausnahmsweise mal an der Stelle, und insofern ist das vielleicht mal ganz gut, dass wir da nochmal so einen neuen Input geben. Viele neue Dinge für mich zumindest, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, wenn es um die Hexenverfolgung ging und um die Hexen. Das machen wir gleich. Und Alexa, so halb passend zum Thema haben wir natürlich wieder eine Story der Woche ausgesucht und dann gehen wir jetzt mal zur Story der Woche über, ne? Genau. Die Story der Woche. Die Story der Woche handelt diesmal von der berühmten J.K. Rowling und ihren Harry Potter Büchern. Und zwar besteht der Verdacht, dass J.K. Rowling sich zum Satanismus bekannt hat, und zwar auch öffentlich. Und ihr Harry Potter Bücher als Plattform nutzt, um Kinder sozusagen in der Früherziehung schon zum Satanismus zu bekehren und vor allen Dingen von der Bibel und von den Lehrmeinungen der Christen abzubringen. Das ist ja mal eine heftige Anschuldigung. Ja. Gut, gibt es da irgendwelche Belege für auch theoretisch, die da zitierfähig wären, oder? Es gibt da tatsächlich Interviews, die zitiert werden, wo auch ganz offen gesagt wird, wie Kinder diese Bücher rezipieren und dass sie durchaus schon sozusagen die Absicht verstanden haben und mit der Bibel abschließen sozusagen und sich hinwenden zur Hexerei, Zauberei und zum Satanismus letzten Endes. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob du mich jetzt hier gerade verhohne piepeln willst und ob das tatsächlich wahr ist. Lösen wir am Ende der Sendung auf und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt zum Thema der Woche über, nämlich dem Thema Hexen und Hexenverfolgung. Thema der Woche. Ja, kommen wir zum Thema der Woche heute. Das wird Alexa primär behandeln, weil da ist sie eindeutig die Expertin, was das angeht. Denn wir wollen die Hexenverfolgung eher kulturgeschichtlich betrachten. Und Alexa, ich räume jetzt mal das Feld für dich und werfe mal gelegentlich ein, was du mir dann auch vielleicht erklärt hast oder Dinge, die ich inzwischen gelernt habe durch die Recherchen, die da folgen. Aber ich würde sagen, du machst diesmal die Führung durch den Themenschwerpunkt und ich hake dann immer an den passenden Stellen ein. Ja, gerne. Also wir haben uns aus dem Riesenkomplex der Hexen historisch und kulturgeschichtlich einen Teilbereich herausgegriffen, weil wir einfach nicht nur erklären wollen, wo der Begriff herkommt und dann irgendwelche klischeehaften Bilder aufrollen möchten, sondern wir wollen uns speziell mit einer bestimmten Theorie beschäftigen, die es zu den Hexenverfolgungen der frühen Neuzeit gegeben hat. Und wir stützen uns dabei auf verschiedene Artikel, die im Internet zu finden sind, auf der Seite historicum.net. Und im Begleitbuch zur Ausstellung Hexen, Mythos und Wirklichkeit, die in Speyer 2009 stattgefunden hat. Und zwar möchten wir aufräumen mit der Theorie von den Autoren Heinsohn und Steiger, die sie in verschiedenen Aufsätzen und Publikationen abgedruckt haben, und zwar 1979 ungefähr. Heinsohn und Steiger behaupten in ihren Publikationen, dass die Hexenverfolgung der frühen Neuzeit eine systematische, staatlich und kirchlich sanktionierte Vernichtung von Frauen waren, insbesondere von Hebammen, und zwar wegen ihres Wissens über Empfängnisverhütung und Abtreibung. Alexa, an der Stelle vielleicht kurz der Einwand oder die Frage, wann genau denn die frühe Neuzeit begonnen hat. Denn das ist, glaube ich, relativ wichtig, dass man so jahreszahlenmäßig das ungefähr einschätzen kann, über welche Zeitperiode wir hier reden. Ja, also ganz grob kann man sagen, dass die frühe Neuzeit das Zeitalter zwischen dem Spätmittelalter, also Mitte 13. bis Ende 15. Jahrhundert und der Moderne Ende 18. bis Anfang 20. Jahrhundert charakterisiert. Manche sagen, dass mit der Entdeckung Amerikas, also 1492, das Mittelalter zu Ende war und die frühe Neuzeit begann. Es gab aber auch Forscher, die eher das kulturhistorisch betrachten und sagen, die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg um 1440 charakterisiert so eine Zeitenwende. Also da gibt es ganz verschiedene Darstellungen, aber so ganz grob kann man es in dem Rahmen einordnen. Ja, das ist nämlich insofern ganz interessant, weil für mich die frühe Neuzeit hätte ich eher nicht zwischen 1440 und 1500 eingruppiert. Mhm. Ich habe das für mich gedanklich immer so ein bisschen weiter nach hinten geschoben, also näher an unsere Zeit heran. Und das ist ja schon auch deutlich historisch zurück sozusagen. Also insofern gibt es den einen oder anderen, der das so auch nicht auf dem Schirm hatte, dass es um diese Zeitphase geht. Genau. Also um nochmal auf Heinsohn und Steiger zurückzukommen. Heinsohn und Steiger behaupten, dass diese Verfolgung der weisen Frauen die Geburtenkontrolle bekämpfen sollte, damit die Zahl der Steuerzahlenden und der kriegsdienstleistenden Untertanen der Territorien vermehrt werden konnte. Und sie behaupten weiterhin, dass sich mit dieser Theorie auch die heutige Vorherrschaft der professionellen Ärzteschaft gegenüber den kräuterkundigen und weisen Frauen erklärt werden kann, sprich den Hebammen. Also ja, das ist starker Tobak, der da verbreitet wird und wurde auch vom Publikum so gut aufgenommen, dass sich diese Vorstellungen bis heute weitergetragen und festgesetzt haben. Der Spiegel hat damals diese Publikation, also die Vernichtung der weisen Frauen, außerordentlich gut besprochen und anscheinend haben die beiden auch da wirklich einen Nerv der Zeit getroffen, weil das Publikum total begeistert war und eben diese Thesen aufgegriffen hat. Mhm. Die Folge war, dass da wirklich also auch politische Feindbilder zementiert wurden und dass da ein Geschichtsbild geschaffen wurde, mit dem man sich auch wunderbar so tagespolitische Auseinandersetzungen wieder auf den Tisch holen konnte. Also sprich die Auseinandersetzung des Bürgers mit dem Staat und der Kirche vor allen Dingen. Ja. Also wenn man sich das heute nochmal vor Augen führt, dann klingt das schon so ein bisschen angestaubt, finde ich. Also das passt schon in das Bild der 70er hinein als in die heutige Zeit, finde ich. Ja. Und es wird einfach Zeit, dass man mit diesen Gerüchten, die da auch kursieren und immer noch als historische und wissenschaftliche Fakten verbreitet werden, dass man damit einfach mal aufräumt. Wie schon erwähnt, haben wir uns da ein paar Aufsätze dazu genommen, die man eben auch unter anderem im Internet findet, auf historikum.net. Besonders ist hier zu erwähnen ein Aufsatz von Lorenz und Middelfort von 1991. Alexa, warte mal gerade, an der Stelle vielleicht ich mal so als Außenstehender jetzt. Also man hat ja, so geht es mir zumindest, so eine Vorstellung, was in der Hexenverfolgung passiert ist. Also da sind primär rothaarige Frauen, die irgendwelche Kräuter angerührt haben, dann angeschwärzt worden. Dann wurde gesagt, das ist eine Hexe und dann sind die verbrannt worden. Genau. Und das ist irgendwie Hunderttausende, wenn nicht Millionen Mal in ganz Deutschland passiert worden, weil alle wahnsinnig geworden sind und die Kirche eine unglaubliche Macht gehabt hat. Und jeder, der irgendwie also mit Kräutern gehandelt hat oder irgendwelche Heilmethoden benutzt hat, das wurde als Ketzerei bezeichnet und dann sind die Leute auf den Scheiterhaufen gestellt worden, insbesondere eben die Frauen. Da hast du wunderbar jetzt alle falschen Lehrmeinungen zusammengefasst, die immer noch kursieren. Genau, also das ist ja das aktuelle Bild. Und jetzt können wir ja mal damit anfangen aufzuräumen. Und dann kannst du jetzt mal anhand der Aufsätze, die wir jetzt gleich zitieren, wir es vielleicht mal deutlich machen, was nach den historischen Gegebenheiten, was man also heute recherchiert hat, unter Umständen tatsächlich passiert ist dann zur Zeit der Hexenverfolgung. Denn ja, also darum ich kann gleich vorausschicken, dass die Hexenverfolgung an sich natürlich allein schon wegen der territorialen Verbreitung so unglaublich vielschichtig sind, dass man da jetzt natürlich keine Verallgemeinerung zulassen sollte. Aber so viel kann man sagen. Also erstmal vor dem Hexenhammer 1487, also jeder hat davon wahrscheinlich schon mal gehört, der Hexenhammer, also Malleus Maleficarum, eine Schrift von Jakob Sprenger und Heinrich Institoris. Vor diesem Hexenhammer war eigentlich nicht unbedingt die Verfolgung von Frauen Ziel der ganzen Hexen- oder Hexereigeschichte, sondern es ging eigentlich immer nicht nur um Zaubereiprozesse, sondern auch damit einhergehend um Ketzerprozesse. Das heißt, das Ganze, also Zauberei und Ketzerei, waren lange Zeit fast gleichgestellt. Bestrafungen für Zauberei finden sich schon im Sachsenspiegel zum Beispiel. Es ist im Sachsenspiegel die Rede vom Unglauben, das heißt von der Ketzerei und der Abkehr von der Kirche. Und er sieht als Strafe für diesen Unglauben und für die Zauberei das, also den Tod durch Feuer vor. Mhm. Die peinliche Halsgerichtsordnung will ich nochmal hier kurz erwähnen. Karls V., also ungefähr 1530 und 1532, nennt ebenfalls in ihrem 109. Artikel als Strafe für Schadenszauber das Feuer. Also das hat schon wirklich frühe Wurzeln und ist tatsächlich auch im Recht verankert. Mhm. Die Kirche war da zwar auch beteiligt und hatte natürlich große Macht, wie du sagst, das ist unbestritten, aber es war tatsächlich mehr eine juristische Geschichte, als also die eben wirklich im Recht verankert war, als eben eine inquisitorische. Tatsächlich, wie ich erwähnt habe, ändert sich das mit dem Hexenhammer in gewisser Weise schon. Also diese Zuspitzung auf das weibliche Geschlecht, dem eine angebliche Neigung zu sexuellen Ausschweifungen zum Beispiel unterstellt wurde, leistet da also einen großen Beitrag eben zu diesem Hexenglauben. Das Hexendelikt an sich wird dann irgendwann zugespitzt auf einige sozusagen Bestandteile, die unbedingt gegeben sein müssen, damit eine Hexe auch eine Hexe ist oder ein Hexer. Es muss einen Teufelspakt geben, es muss eine Teufelsbuhlschaft geben, es muss den Flug durch die Luft geben, den Hexensabbat, also die Abkehr von der Kirche und ja, das Paktieren mit dem Teufel, und es muss den Schadenszauber geben. Also das sind die Bestandteile, die bei der Hexerei eine große Rolle spielen und auch in den Prozessen so und ähnlich belegt sind. Genau, und voll, also es ist auch durchaus so, dass Männer und Frauen eigentlich gar nicht so unterschiedlich oft angeschuldigt wurden, sondern dass das schon... Nein, also genau, auch das ist ein Vorurteil, dass es eigentlich nur Frauen gewesen sind. Also bei den Ketzerprozessen, also bei den Ketzer- und Zaubereiprozessen, die ja sozusagen diesen Hexenprozessen vorhergehen, da waren wirklich fast genauso viel Frauen wie Männer noch betroffen. Wie gesagt, der Hexenhammer ändert das zwar, aber in manchen Territorien ist auch wirklich in der frühen Neuzeit in den Hexenverfolgungen Dominanz sogar der Männer zu finden. Also wie gesagt, nur auf bestimmte Territorien beschränkt. Ja, aber es ist ja schon auch entscheidend, dass es offensichtlich Gebiete gegeben hat, wo das eben genau unterschiedlich war. Mhm. Oder zumindest ja. Leistfehl. Das ist ja auch so eins der Vorurteile, die ich vorhin zitiert habe. Genau, auch dass die Theorie, dass das eine ganz systematische Vorgehensweise von der Kirche und vom Staat gewesen ist, lässt sich widerlegen. Also wenn man sich die Gerichtsakten als Quellen heranzieht, dann sieht man, dass zumindest für Norddeutschland diese Prozesse in Wellen erfolgt sind. Also in den 1590ern hat es Wellen gegeben, dann in den Jahren 1627 bis 1633. Und in den 1660ern. In den deutschen Territorien ist es so, dass in den protestantischen Gebieten, die ja ein bisschen mehr Affinität eventuell auch zur frühen Aufklärung haben, ab 1700 keine Hexenhinrichtungen mehr zu finden sind. In den katholischen Gebieten, die vielleicht, ich will mich jetzt nicht hier zu sehr aufs Glatteis bewegen, aber vielleicht ein bisschen abgeschirmt von der Frühaufklärung sind, vielleicht ein bisschen rückständiger sind, da hielten sie noch viel länger an. Insgesamt ist es so, dass die letzte Hexenhinrichtung 1775 in der Fürstabtei Kempten und 1782 im Kanton Glarus stattgefunden hat. Das war ein ganz berühmter Fall, der auch in Literatur und Film und so weiter immer wieder Eingang gefunden hat. Das war der Fall der Anna Göldi, die tatsächlich noch als Hexe hingerichtet worden ist. Und danach hat es aber auch einen Sturm der Entrüstung gegeben, weil die Aufklärung schon so weit gegriffen hatte, dass auch das Volk gesagt hat, das ist unmöglich, das geht nicht mehr. Und auch die Obrigkeit hat sogar von Justizmord gesprochen. Wie viele sind denn tatsächlich umgebracht worden, Alexa? Ja, genau, das wäre der nächste Punkt gewesen. Es geistert da so eine unglaubliche Zahl durch die Forschungs- und aber auch durch die Rezipientenwelt, nämlich dass 9 Millionen Hexen hingerichtet worden sind während der ganzen Zeit. Das ist ziemlich großer Mumpitz, diese 9-Millionen-Theorie. beruht auf einer ganz merkwürdigen und fehlerhaften Hochrechnung, die schon aus dem 18. Jahrhundert stammt, nämlich aus einem Aufsatz des Quedlinburger Stadtsyndikus Gottfried Christian Vogt in seinem von 1783. Also da legt er bestimmte Zahlen für Territorien zugrunde, die sich belegen lassen, und rechnet davon ausgehend dann zurück und dann die Zahlen hoch und kommt dann so auf diese unglaubliche Zahl. Tatsächlich waren es aber Schätzungen zufolge zumindest zwischen 1400 und 1800 ungefähr 70.000 Hinrichtungen. Davon wahrscheinlich circa 40.000 in Deutschland. Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil die Quellenlage natürlich nicht ganz eindeutig ist. Aber das sind zumindest die Schätzungen. Ja, das sind deutlich weniger, wahrscheinlich immer noch viel zu viele Menschen, die aufgrund falscher Anschuldigungen hingerichtet worden sind, aber eben nicht 9 Millionen. Und eine Sache noch, die ich ganz interessant war, dieses Rothaarige, was ja bei uns heutzutage auch immer gesagt wird, also die Rothaarigen waren besonders betroffen, ist auch gar nicht haltbar, weil wenn man sich die Prozessakten anschaut, da die Haarfarbe zum Beispiel nie aufgeschrieben worden ist. Und also insofern kann man auch gar nicht festlegen, ob das rothaarige, brünette, blonde oder wie auch immer Frauen waren, das ist gar nicht erfasst worden. Also auch das scheint... Das sind natürlich auch ganz bestimmte Dinge des Volksglaubens, die da eine Rolle spielen. Also der Hexenglauben ist ja ein Konglomerat aus den verschiedensten Bestandteilen, nämlich einmal den quasi Ketzereiprozessen und dann eben aber auch dem Volksglauben, der natürlich überall ohnehin böse Geister sieht und ähnliche Dinge, und in dem die Zauberei ganz stark verwurzelt ist und in dem es ganz viele Indizien dafür gibt, dass jemand nun ein böser Geist ist, ein Wechselbalg oder ähnliches. Da gibt es rote Haare, da gibt es aber auch den sechsten Finger an der Hand oder ähnliche Dinge. Also das ist ganz vielschichtig. Also es gibt natürlich auch Motive, die sich tatsächlich durch die ganze Zeit ziehen, wenn man sich die Quellen anschaut, also Flugschriften, Einblattdrucke und volkstümliche Literatur ist das natürlich in erster Linie in der frühen Neuzeit. Dann sieht man schon, dass das böse Weib, so will ich es jetzt mal bezeichnen, eine große Rolle spielt. Vor allen Dingen hier rausgegriffen England und Deutschland. In Deutschland ist es jedoch noch stärker so, dass Frauen ins Familiengeflecht oder in das Gesellschaftssystem eingebunden sind. In England ist die eigenständige, selbstbewusste Frau ein bisschen besser oder lieber gesehen als in Deutschland sozusagen, wenn man so will. Also dem deutschen Frauenbild wird anheimgestellt die List zum Beispiel, die List der Frau und der Sinn der Frau nach Unordnung. Das wird hier also viel stärker hervorgehoben als zum Beispiel in England. Also hatte es die Frau tatsächlich natürlich ein bisschen schwerer und scheint also ein bisschen mehr Zielscheibe solcher Beschuldigungen zu sein. Das kann aber auch ganz schnell im Trugschluss enden, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass bei Hexenprozessen viele Frauen auch unter den Anklägern waren. Das ist also auch ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass es eben nicht nur rein ein Krieg gegen Frauen gewesen ist. Ja, das ist zum Beispiel schon mal ein Grund oder ein Punkt, den Heinsohn und Steiger total vernachlässigen. Weiterhin ist eben diese These auch nicht haltbar, weil der Hexereibegriff so unendlich vielschichtig ist. Also die Hexe ist einfach nie nur eine Hebamme, wenn überhaupt. Das spielt im Prinzip fast gar keine Rolle. Und deswegen kann man auch nicht von einer Hexenverfolgung als einem Krieg gegen die Hebammen sprechen. Also worum es eigentlich viel mehr geht in den Hexenprozessen, das ist der Schadenszauber, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, also der ist einfach Teil des Hexereideliktes. Also die Schädigung durch die Hexe, die Schädigung von Mensch und Tier und vor allen Dingen auch Ernten, das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn es wirklich um die eigene Gesundheit und um den Besitz geht, also Tiere und Ernten. In den ganzen Komplex gehört allerdings auch die magisch verursachte Impotenz. Man merke auf, also nicht die Abtreibung, sondern die magisch verursachte Impotenz ist da ein Prozessbestandteil und ein Vorwurf. Abortiva und die Austreibung der toten Leibesfrucht waren so konventionell und im Volkswissen verankert, dass sie sich auch in populären medizinischen Handbüchern der frühen Neuzeit finden. Also das war mitnichten irgendein Geheimwissen, was nur die weisen Frauen hatten. Im Gegenteil, die Bevölkerung setzte, wenn es darum ging, Hexen anzuklagen, weise Frauen und Männer sogar als Helfer ein, um eben diese Anhänger des Teufels überführen zu können. Man muss jetzt einen weiteren Punkt noch ganz kurz betrachten, nämlich der Punkt, dass der Hexenglaube und die Hexenverfolgung sich ganz oft im dörflichen bzw. lokalen Milieu abgespielt haben und dass die Hexerei-Verdächtigungen hier in erster Linie Konsequenzen von Unverträglichkeiten im Zusammenleben sind. Das ist für mich ein ganz zentraler Punkt, also die dörfliche Gemeinschaft und vor allen Dingen das Schlüsselwort gesellschaftliche Nonkonformität. Also wer auch immer sich aus der Masse abhob und sich nicht so verhalten hat, wie die dörfliche Gemeinschaft das gefordert hat, konnte unter Umständen als verdächtig gelten. Also mitnichten irgendwelche Heiler oder Wahrsager sind da verdächtigt worden, sondern es war im Prinzip eher der Nachbar, der einem irgendwie ein Dorn im Auge war, wenn es zum Beispiel zu Streitigkeiten gekommen ist um Besitz und Ehre. Und irgendwie kommt einem das ganz bekannt vor. Genau, ich fühle mich gerade... Weil es ja sowas in der heutigen Zeit durchaus vielleicht nicht so überspitzt, aber auch noch gibt. Ja, genau. Also ich fühle mich so ein bisschen an Amerika, an die McCarthy-Ära. Ganz genau. Also das ist ein ganz wichtiger Vergleich, den man hier heranziehen kann. Also die Verfolgung der Kommunisten in der McCarthy-Ära. Da ging es dann natürlich weniger um gesellschaftliche Nonkonformität, sondern um politische. Aber das ist im Prinzip ein Gleichnis, was man durchaus bilden kann. Genau, es sind ja auch viele als Kommunisten verurteilt worden, die mit dem Kommunismus, so wie ihn die Amerikaner verstanden haben, gar nichts am Hut hatten, genau. Sondern vielleicht etwas liberal waren oder wie auch immer. Und das ist eigentlich sehr gut vergleichbar. Und auch jeder, der sagt, sowas kann ja heute nicht mehr passieren, soll sich eben diese McCarthy-Ära nochmal vor Augen führen. Also das hat es auch durchaus in der Moderne. Ist das richtig, wenn man das jetzt als Moderne ausdrückt, diese Zeit eher? Selbstverständlich, natürlich. Guck mal, habe ich wieder was dazu gelernt. Also auch in der Moderne hat es solche Erscheinungen gegeben. Und ja, also vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis. Also wer sich mal mit Arthur Millers Hexenjagd beschäftigt hat, das ist natürlich erstmal von der Story her die Geschichte der Hexen von Salem, aber kann natürlich in der letzten Ausprägung auch genau auf diese Ära angewendet werden. Und nicht umsonst hat er selber auch dadurch Probleme bekommen, ist dann letztendlich selber in Verdacht geraten, amerikafeindlich zu sein. Und ich glaube, er hat sogar eine Gefängnisstrafe verbüßen müssen, weil er nicht damit rausrücken wollte, irgendwie irgendwelche Kommunisten in seinem Umkreis zu verpfeifen, die es wahrscheinlich sogar gar nicht gegeben hat. Ja, jetzt haben wir euch... sehr viele Fakten. Geknallt mit Fakten. Genau, aber mit dem ganzen Inhalt gewinnt vielleicht auch für euch die Hexenverfolgung ein neues Profil und ihr seht das vielleicht ein bisschen anders und wenn ihr mal demnächst wieder einen Fernsehbericht irgendwo seht oder mal einen Film, der das thematisiert, dann habt ihr so ein bisschen im Hinterkopf, dass es vielleicht doch alles ganz anders gewesen ist und dass es vielleicht so ein bestimmtes Bild ist, was sich mal irgendwann festgesetzt hat und man muss einfach mal anfangen, mit diesem Bild aufzuräumen. Und Alexa, jetzt würde ich sagen, weil die Zeit schon wieder auch weit vorangeschritten ist, dass wir zunächst mal aufklären, also ob J.K. Rowling, zwar keine Hexe, aber vielleicht doch eine Satanistin ist. Ich denke, das sollten wir jetzt mal machen. Ja. Die Auflösung. Satanistin oder nicht? Sag's uns. Tja, also, da habe ich mal wieder Mumpitz erzählt. J.K. Rowling ist mitnichten Satanistin, auch nicht Mitglied der Church of Satan oder sonst irgendwas in der Richtung. Und die Harry Potter Bücher sind einfach bezaubernd und keine Anleitung zum Satanismus. Entstanden ist dieser ganze Hype und diese Gerüchte und dieser Hoax durch einen Artikel im Internetportal The Onion, also die Zwiebel. Das ist so ähnlich einzuordnen wie Weekly World News, was ich ja schon vor einiger Zeit mal angesprochen habe. Also es ist ein Portal, wo so satirische Artikel veröffentlicht werden, die sich als News verkaufen, aber im Prinzip einfach nur Gesellschaftssatire sind. Dummerweise haben sich christliche Gruppen, vor allen Dingen in den USA, genau diesen Artikel hergenommen und gesagt, jo, das stimmt. Und den Verdacht hatten wir sowieso schon die ganze Zeit und haben dann angefangen, da werden sogar Kinder zitiert in diesem Artikel, diese Zitate als Fakten zu verkaufen und als Beleg dafür zu nehmen, dass man nun unbedingt diese Bücher verbieten muss. Ja, also. Dumm gelaufen. Genau, also eine moderne Sage oder vielmehr auch ein Hoax an der Stelle. Ja, jetzt haben wir also die Geschichte aufgelöst, wir haben das Thema der Woche behandelt und neigen uns schon wieder dem Ende dieser Folge zu. Vielleicht an der Stelle noch einen Hinweis zum Forum, das habe ich vorhin vergessen. Wir haben eine Geschichte gepostet gekriegt, eine neue Geschichte, wo wir im Moment noch auf der Suche sind, ob es sich dabei um eine moderne Sage oder eine wahre Geschichte handelt. Das ist gepostet worden von Thanos. Und wer da das auch mal lesen will und da Interesse dran hat und vielleicht darüber was weiß, der kann mal in den Bereich Wahrheit oder Hoax in den Punkt Meine Geschichte gehen. Und da hat Thanos einen Thread geöffnet, der heißt vermutlich moderne Legende. Wir vermuten auch, dass es sich bei der Geschichte um eine moderne Sage handelt. Alexa, kommt das Motiv nicht ganz unbekannt vor? Wir sind am Recherchieren, woher wir das kennen, dieses Motiv, aber wenn es euch einfällt oder auffällt, wo ihr das schon mal gehört habt, die Geschichte, dann postet da doch auch mal rein. Vielleicht noch als Hinweis grundsätzlich zum Forum, wenn ihr euch nicht registrieren wollt, aber was posten möchtet, ist es so, dass ihr registriert sein müsst, damit das geht. Und wir haben aber für diesen Zweck, wer also nicht irgendwie sich registrieren will, einen Gastzugang eingerichtet. Da müsst ihr als Benutzername im Forum Gast und als Passwort Hoaxilla kleingeschrieben angeben. Da steht auch jeweils im Forum drin und dann könnt ihr posten und einen Thread auch neu eröffnen. Viele andere Funktionen des Forums bleiben euch da verwehrt, aber zumindest könnt ihr da euch äußern, wenn ihr euch nicht registrieren wollt. Das noch als Hinweis. Ja, Alexa, die Sendung ist quasi vorbei. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch so ein ganz bisschen, ganz kurz mal vielleicht mal teasen soll für das Sommer-Special. Ich mache das mal einfach und ich spiele mal ganz kurz was an und höre dann direkt wieder auf. Und da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, denn wir haben was vorbereitet, wie ich schon angekündigt habe, für die Sommerpause. Und das geht so ungefähr in diese Richtung. 3, 2, 1 und los. Hoaxilla. Der skeptische Podcast aus Münster. Hallo und herzlich willkommen bei... Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja, ihr könnt euch ja schon mal Gedanken machen, was da noch so alles kommen wird. Also wir haben nicht komplett unsere Musiken... Genau, also da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Das kommt für die Sommerpause. Und ja, ihr könnt uns wie immer Feedback ins Forum posten oder uns eine E-Mail schreiben an info@hoaxilla.de. Wenn ihr eure Stimme hier mal im Podcast hören wollt, schickt uns auch gerne eine Audiodatei, im Idealfall eine MP3-Datei, die ist nicht so groß, und stellt uns eine Frage oder gebt ein Statement ab und wir bauen das ein. Fände ich ganz spannend, wenn das mal einer macht. Ich weiß, dass das andere Podcasts auch mal probieren und da klappt das auch nicht so wirklich, aber vielleicht ist ja irgendwer, der sagt, ich gebe mir einfach meinen Senf auch irgendwie in Sprachform von mir und schicke das den beiden. Mach das mal und dann bauen wir das in jedem Fall ein. Und Alexa, dann würde ich sagen, beenden wir für heute die Sendung. Ich sage, wie immer, schön skeptisch bleiben und wünsche euch eine schöne Woche und würde sagen, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, GWP.org, UrbanLegendsAbout.com, Snopes.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brechtig und Bernd Hader. Hoaxilla ist eine Record True Production aus dem Jahr 2010.